Scheiß. 20 so hart wie das Leben. Drum greif ich so Becher ins Groß. Da spüre ich genau, dass mein Herz noch schlägt. Und Scheiß auf all den Groß. Die Eiterkeit bleibt eingesperrt. Gute Laune heute zählt. Noch bin ich jung, bin noch nicht alt. Vergeudet wird der graue Tag. Hier bleib ich sein, so tief gesunken. Drum liebe lieb, Bier wird getrunken. Doch braucht es mehr, um froh zu sein, als nie geliebt und frei. Denn der Schwanz ist so hart wie das Leben. Drum greif ich zum Becher ins Los. Da spüre ich genau, dass mein Herz noch schlägt. Und Scheiß auf all den Frust. Jetzt hat die Meute mich gedeckt. Doch zum Kämpfen ist es nicht so spät. Der Himmel hat mir Kraft geschickt. Die Karten werden neu gemischt. Euer Rat für mich nicht zählt. Aus unserem wahren Chor erzählt. Geht's um den Frust, das ist gewiss. Das Ende wieder offen ist. Der Kerschwanz ist so hart wie das Leben. Drum greif ich zum Becher jetzt los. Da spüre ich genau, dass mein Herz noch schlägt. Und Scheiß auf all den Frust. Denn kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Dann greif ich zum Becher ins Groß. Da spüre ich genau, dass mein Herz noch schlägt. Und Scheiß auf all den Frust. Scheiß jemand an! Mal raus! Es juckt jetzt!